Hallo und herzlich willkommen zu dieser Analyse, ganz speziell für dich und alle Hörerinnen und Hörer von Gerhards Woche. Schön, dass du heute wieder mit uns tiefer in die Quellen schaust. Wir haben Gerhards Zusammenstellung für die Woche 37.2 hier liegen und das ist wieder eine ziemlich dichte Mischung. Wissenschaft, Technologie, Politik, alles dabei. Unser Plan ist klar, wir wollen gemeinsam die Kernpunkte rauspicken, die Zusammenhänge zeigen und so ein bisschen verstehen, was da eigentlich los ist. Okay, packen wir es an. Drei große Bereiche haben wir für dich. Erstens das Klima. Da gibt's neue und ziemlich beunruhigende Sachen zu Hitzewellen, zur Meeresströmung, Amok, zu diesen winzigen Meeresbewohnern. Und der Meeresspiegel steigt wohl schneller, aber, kleiner Spoiler, auch was Überraschendes zum Plastikrecycling. Zweitens KI, also künstliche Intelligenz. Hier geht's um, ja, fast schon Geopolitik bei Anthropic, um einen Milliarden-Copyright-Deal, die US-Debatte, Innovation oder Regulierung. Dann die Arbeitsbedingungen hinter der KI und autonome Waffen. Und drittens die EU und das Digitale, die heiße Debatte um die Chatkontrolle. Kennst du sicher? Dann die Umsetzung von Cybersicherheit, NIS2, die stockt wohl, juristische Kämpfe mit Tech-Riesen und dieser ewige Balanceakt, Sicherheit versus Freiheit online. Bist du bereit? Super, dann legen wir los. Klima. Eine neue Studie sagt's ganz direkt. Viele extreme Hitzewellen der letzten 20 Jahre ohne Klimawandel wären nicht passiert. Punkt. Die Quelle dazu formuliert das ziemlich pointiert, vergleicht die Verursacher mit nervigen Kids, die alles angerichtet haben und dann so tun, als wäre es nicht ihre Schuld. Das sind schon harte Worte, oder? Absolut, aber wissenschaftlich steckt da was dahinter, die sogenannte Attributionsforschung. Und die wird immer besser darin zu sagen, okay, dieser Anteil an diesem Ereignis, der geht auf die Kappe des menschengemachten Klimawandels. Und die Aussage, dass viele Hitzewellen ohne uns unmöglich gewesen wären, das ist schon, ja, eine neue Qualität. Das ist nicht mehr nur wahrscheinlicher gemacht, sondern erst ermöglicht. Und was macht das mit der Diskussion, diese Sicherheit in der Zuordnung macht, dass die Argumentation gegen die nervigen Kids stärker? Ich denke schon. Es wird schwieriger zu sagen, ach, extremes Wetter gab's doch immer schon. Wenn die Wissenschaft sagen kann, nein, dieses Ereignis hier, das hat eine klare menschliche Signatur, dann kann man sich der Verantwortung nicht mehr so leicht entziehen. Die Analogie mit den Kindern ist natürlich zugespitzt, klar, aber sie trifft den Punkt. Die Ursachen sind bekannt, die Folgen sind jetzt da, nicht irgendwann in der Zukunft. Und diese Folgen betreffen ja ganze Systeme. Der Amok, dieser atlantische meridionale Umweltstrom, beschrieben als gigantisches Meereskonvektionsband, der könnte, so eine Prognose, schon ab 2055 anfangen zu kippen. Mit wirklich drastischen Folgen für uns in Europa, auch Teile Nordamerikas. Kalte Winter, weniger Regen, Meeresspiegel. Die Quelle sagt, es ist, als hätte Mutter Natur beschlossen, uns zu ermahnen. 2055, das klingt ja fast schon greifbar. Ja, aber Vorsicht bei solchen Jahreszahlen, ne? Die basieren auf super komplexen Modellen, da gibt's natürlich Unsicherheiten. Wichtiger als das genaue Jahr ist eigentlich die Erkenntnis, wir nähern uns da möglicherweise einem Kipppunkt. Der Amok ist quasi die Klimaanlage für die Nordhalbkugel. Wenn der kollabiert, dann hat das massive Folgen, Kettenreaktionen, die wir kaum vorhersagen können. Die Warnung ist also echt ernst zu nehmen, auch wenn der genaue Zeitplan noch erforscht wird. Okay, verstehe. Also die Botschaft ist weniger das wann genau, sondern eher das, dass es passieren könnte und was für gewaltige Systeme wir da möglicherweise aus dem Takt bringen. Das passt ja auch zu den Hitzewellen. Es sind nicht nur einzelne Events, sondern vielleicht Zeichen für tiefere Veränderungen im ganzen System. Genau, das ist der Punkt. Wir sehen die Symptome, die Hitzewellen quasi an der Oberfläche. Und gleichzeitig deuten Studien eben auf Störungen im Maschinenraum hin, wie beim Amok. Das zeigt, wie verletzlich das alles ist. Die Ermahnung ist vielleicht weniger ein bewusster Akt der Natur, sondern ja die logische Folge unserer Eingriffe. Und das geht ja runter bis in den Mikrokosmos. Die Quellen schreiben über Prochlorococcus. Das sind winzige Photosynthesehelfer im Meer. Die machen so etwa 5% der globalen Photosynthese. Aber die leiden unter den steigenden Wassertemperaturen. Ihre Zahl könnte in den Tropen um bis zu 50% einbrechen. Das wird beschrieben als kein Sci-Fi-Plot, sondern Biologie in Echtzeit. Wenn die so wichtig sind, warum hört man da so wenig drüber? Gute Frage. Phytoplankton wie Prochlorococcus ist halt fundamental wichtig. Nahrungsbasis, Sauerstoff, CO2-Speicher. aber es ist unsichtbar. Und die Zusammenhänge sind komplex. Die direkten Folgen, wenn die weniger werden, die spürt man nicht sofort wie eine Hitzewelle. Aber die wären tiefgreifend. Weniger Fische, vielleicht sogar Auswirkungen auf den Kohlenstoffkreislauf, was dann wieder den Klimawandel beeinflusst. Die Metapher, wir sitzen mit nassen Füßen im Regen danach, trifft's ganz gut. Die Ursache ist im Meer, die Folgen treffen uns an Land. Es braucht oft solche Studien, um diese, ja, stillen Krisen sichtbar zu machen. Und dann noch der Meeresspiegel. Einerseits sagen Satellitendaten, die alten Prognosen aus den 90ern waren erstaunlich gut. Andererseits zeigen neue Modelle, die Eisschmelze, gerade an den Polen, die läuft doch schneller ab als bisher gedacht. Die Quelle kommentiert das ziemlich zynisch. Wir haben uns wohl auf höher, schneller, gefährlicher geeinigt, ohne es zu wollen. Das wirkt irgendwie paradox. Die Wissenschaft wird bestätigt, aber die Zukunftsaussichten werden schlechter. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Dass die alten Modelle bestätigt werden, das ist gut, stärkt das Vertrauen in die Klimaphysik an sich. Die schlechte Nachricht ist aber, offenbar wurden bestimmte Prozesse, vielleicht Rückkopplungen oder die Dynamik der Eisschilde, doch unterschätzt. Und wenn die Schmelze jetzt schneller geht als in den Modellen, auf deren Basis ja zum Beispiel Küstenschutz geplant wurde, dann heißt das, unsere Anpassungsstrategien reichen eventuell nicht aus. Wir müssen uns wohl auf einen noch schnelleren Anstieg einstellen. Der Zynismus in der Quelle, der spiegelt vielleicht die Frustration darüber wider, dass wir es zwar verstehen, es aber trotzdem in die falsche Richtung läuft. Okay, aber zum Abschluss des Klimablocks noch was Unerwartetes. PET-Plastik, eigentlich Müll, könnte zum CO2-Fänger werden, steht in einer Quelle. Chemiker haben offenbar einen Weg gefunden, aus PET-Abfall ein Material zu basteln, das CO2 bindet. PET als eine Art stiller Umweltaktivist, heißt es da. Ist es mehr als nur ein Laborgag? Ein echter Lichtblick? Naja, Lichtblick ist vielleicht etwas optimistisch, aber es ist definitiv ein spannender Forschungsansatz. Stichwort Carbon Capture, Materialwissenschaft. Müll als Ressource, das ist ja immer gut. Aber man muss da realistisch bleiben. Die Kernfragen sind, kann man das hochskalieren? Was kostet das an Energie? Ist die Bilanz am Ende positiv? Und wie lange bleibt das CO2 da gebunden? Also es ist eher ein vielversprechender Ansatz, ein Proof of Concept vielleicht, aber keine fertige Lösung für das Klima- oder das Plastikproblem. Ein kleiner Baustein, der helfen könnte, aber kein Allheilmittel. Den stillen Umweltaktivisten muss man also noch kritisch begleiten. Verstanden. Wechseln wir das Feld. Künstliche Intelligenz. Da wird's ja direkt geopolitisch. Das Start-up Anthropic, kennst du vielleicht, die mit dem KI-Modell Claude, die wollen keine Dienste mehr an Firmen liefern, die mehrheitlich aus China kontrolliert werden. Grund? Angst vor Missbrauch durch Geheimdienste oder Militär. Die Quelle nennt KI-Firmen deswegen Grenzpolizisten. Machen die jetzt Außenpolitik oder ist das einfach nur, ja, schlaues Risikomanagement? Wahrscheinlich ist es beides. Es zeigt ganz klar, KI ist nicht mehr nur Technik, sondern eine strategische Ressource. Es geht um Kontrolle, wer Zugang zu diesen mächtigen Werkzeugen hat. Ähnlich wie bei Waffen oder bestimmten Technologien. Die Sorge vor Missbrauch ist sicher nicht unbegründet. Gleichzeitig positioniert sich Anthropic damit natürlich auch im globalen Wettbewerb, gerade gegenüber China. Die Firmen werden da selbst zu Akteuren, die quasi eigene Exportregeln aufstellen. Grenzpolizisten trifft diesen Aspekt der Kontrolle, dieses Gatekeepings, eigentlich ganz gut. Und Anthropic war ja gleich nochmal in den News. Die haben sich mit Rechteinhabern auf einen Vergleich geeinigt. 1,5 Milliarden Dollar. Weil sie beim KI-Training wohl hunderttausende Bücher ohne Erlaubnis genutzt haben. Die Quelle sagt, ein klares Signal, dass Training auf alles, was online steht, nicht mehr als Freifahrtschein gilt. Du sagtest ja vorhin, das könnte ein Präzedenzfall sein, aber ist ein Vergleich wirklich so stark? Lässt das nicht doch Spielraum? Guter Punkt. Rein juristisch schafft ein Vergleich kein Präzedenzfall wie ein Urteil. Das stimmt. Aber die Höhe dieser Summe, 1,5 Milliarden, und dass ein so bekanntes KI-Unternehmen lieber zahlt, als es drauf ankommen zu lassen, das sendet ein extrem starkes Signal an die ganze Branche. Das zeigt, das Risiko, wegen Urheberrechtsverletzungen verklagt zu werden, ist real und kann verdammt teuer werden. Das zwingt einfach alle KI-Entwickler, viel genauer auf ihre Datenquellen und Lizenzen zu schauen. Also vielleicht kein juristischer Wendepunkt im strengen Sinne, aber doch ein ökonomischer und strategischer. Der Freifahrtschein, wenn es ihn je gab, der wird damit auf jeden Fall deutlich teurer und riskanter. Währenddessen wird in den USA gestritten, wie man damit umgeht. Senator Ted Cruz schlägt ein Gesetz vor. KI-Firmen sollen 2 Jahre lang von bestimmten Regeln befreit werden, um Innovation anzukurbeln. Die Quelle fragt da: Regulierungssandkasten oder Sandbox-Karos? Besteht da die Gefahr, dass Sicherheit auf der Strecke bleibt, oder ist das nötig, um international nicht abgehängt zu werden? Das ist genau der Kern der Debatte. Einerseits das Argument: Zu viel Regulierung zu früh bremst uns aus, gerade im Vergleich zu China. So eine regulatorische Pause soll Freiraum schaffen. Andererseits die Warnung: Ohne klare Regeln und Sicherheitschecks riskieren wir unkontrollierte Entwicklungen, Schäden für Nutzer oder die Gesellschaft. Eben dieses Race to the Bottom, ein Unterbietungswettlauf bei der Sicherheit. Man sucht nach Wegen dazwischen. Flexible Regeln, Co-Regulierung, vielleicht solche Sandboxen, aber mit klaren Leitplanken und Notbremsen. Aber aktuell ist das eben nur ein Vorschlag. Die USA ringen da noch um ihren Weg. Und während oben über die große Regulierung gestritten wird, gibt's unten ganz handfeste Probleme. Scale AI, eine Firma, die Daten für KIs aufbereitet, die steht in San Francisco im Fokus. Mögliche Verstöße gegen Arbeitsgesetze bei den Leuten, die die Daten klicken, die Tasker und Freelancer. Mindestlohn, bezahlte Krankheitstage. Das ist schon paradox. Wir reden über Superintelligenz und die basiert anscheinend zu einem guten Teil auf prekärer Klickarbeit. Ja, das ist ein Aspekt, der oft unter den Tisch fällt, aber total wichtig ist. KI-Entwicklung braucht nicht nur Code und Chips, sondern Unmengen an menschlicher Arbeit. Daten labeln, bewerten, filtern. Und diese Arbeit machen oft global verteilte Clickworker oder Tasker über Plattformen, häufig für wenig Geld, ohne soziale Absicherung. Der Fall Scale AI rückt diese Ghostwork, diese unsichtbare Arbeit, jetzt ins Licht. Und es zeigt, klassische Arbeitsrechtsfragen, fairer Lohn, Status, Rechte, die kommen jetzt auch in dieser neuen Branche an. Die Quelle sagt sehr treffend: KI schwitzt nicht nur im Rechenzentrum, sondern auch im Gerichtssaal. Krass. Und von dieser menschlichen Arbeit springen wir jetzt zu autonomen Systemen im Militär. Australien investiert massiv in Unterwasserdrohnen. Ghost Shark heißen die. Sollen nicht nur aufklären, sondern wohl auch kämpfen können. KI ist also längst viel mehr als nur Text und Bild. Gibt's in den Quellen Hinweise, nach welchen Regeln solche autonomen Systeme dann handeln sollen? Wer drückt da noch auf den Knopf? Dazu ist die Informationslage meist dünn, klar, Militärprojekte. Aber generell ist genau diese Frage, die Rules of Engagement, für autonome Waffensysteme eine der schwierigsten und umstrittensten überhaupt. Also, wann darf so ein System Gewalt anwenden? Wer hat die Kontrolle? Wer trägt die Verantwortung? Die Entwicklung von Systemen wie Ghost Shark zeigt diesen Trend zur Autonomisierung im Militär. Das wirft natürlich massive ethische Fragen auf. Stichwort LAWS, also tödliche autonome Waffensysteme. Auch wenn die genauen Regeln oft unklar sind, die Investition allein zeigt, diese Technologie wird vorangetrieben und sie könnte die Kriegsführung wirklich grundlegend verändern. Okay, heftiger Stoff. Kommen wir zum dritten Block: EU und digitale Sicherheit. Da kocht ja gerade die Debatte um die Chat-Kontrolle extrem hoch. Über 500 Kryptografie-Expertinnen und Experten laufen Sturm gegen den EU-Vorschlag, verschlüsselte Chats zu durchsuchen, um Kindesmissbrauchsmaterial zu finden. Die Warnung: Das zerstört jede sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und schafft Einfallstore für Missbrauch. Stichwort Function Creep. Ist diese Sorge vor Function Creep, also dass die Überwachung dann ausgeweitet wird, ist die übertrieben oder gibt's dafür Beispiele? Also aus Sicht der Experten ist die Sorge technisch und auch historisch begründet. Technisch, weil so eine eingebaute Schwachstelle oder Hintertür eben nicht nur für den einen guten Zweck genutzt werden kann, sondern potenziell von jedem, der sie findet. Kriminelle, andere Staaten. Und historisch, ja, da gibt es leider Beispiele, wo Befugnisse, die für einen Zweck eingeführt wurden, etwa Terrorbekämpfung, später für ganz andere Dinge genutzt wurden. Genau das meint Function Creep. Die Experten sagen halt, die Sicherheit und Vertraulichkeit der digitalen Kommunikation für alle ist ein extrem hohes Gut. Das darf man nicht leichtfertig für einen, wenn auch sehr wichtigen anderen Zweck opfern, ohne die Risiken genauestens abzuwägen. Es ist dieser klassische Konflikt: Kinderschutz versus Privatsphäre und Sicherheit. Beides wichtig. Und ein anderes EU-Thema, wo es hakt: NIS 2. Das sind ja neue, strengere Cybersicherheitsregeln für kritische Bereiche wie Energie, Verkehr, Gesundheit. Aber die Umsetzung in nationales Recht, die stockt in vielen Ländern. Die Quelle spricht von Europa im Digitalstau. Woran liegt dieser Stau? Ist das zu komplex? Fehlt das Geld? Oder gibt's politischen Widerstand? Wahrscheinlich von allem etwas. NIS 2 ist deutlich komplexer und anspruchsvoller als die alte Richtlinie. Mehr Sektoren sind betroffen, die Anforderungen sind höher bei Sicherheit, Risikomanagement, Meldepflichten. Das bedeutet erstmal viel Arbeit für die nationalen Gesetzgeber. Und dann natürlich auch viel Aufwand für die betroffenen Firmen und Behörden. Dazu kommen sicher begrenzte Ressourcen, also Personal und Geld in den Verwaltungen und bei den Cybersicherheitsbehörden. Direkten politischen Widerstand gegen mehr Sicherheit gibt's wahrscheinlich selten, aber die Umsetzung ist eben aufwendig und wird vielleicht als Belastung gesehen. Die Verzögerung ist trotzdem riskant, klar, weil die kritische Infrastruktur dadurch länger verwundbar bleibt. Und während die EU also versucht, Regeln wie NIS 2 durchzubringen, wehren sich die Großen an anderer Stelle. Meta und TikTok haben ihr vor Gericht gewonnen gegen EU-Gebühren, mit denen die Aufsicht nach dem Digital Services Act, dem DSA, bezahlt werden sollte. Die Quelle kommentiert das, ja, mit diesem Bild vom Tango zwischen Regulierern und Gerichten, abhängig von der Lobbykohle. Heißt das, die großen EU-Gesetze wie DSA und DMA werden am Ende durch die Anwälte und das Geld der Konzerne ausgehebelt? Ausgehebelt ist vielleicht zu drastisch, aber die Durchsetzung wird auf jeden Fall schwieriger und langsamer. Es zeigt halt, ein Gesetz zu beschließen ist nur der Anfang. Die großen Plattformen nutzen ihre riesigen Mittel, um jede mögliche Schwäche, jede Unklarheit im Gesetz juristisch anzugreifen. Das bindet natürlich Kapazitäten bei den Aufsehern und kann dazu führen, dass Regeln abgeschwächt werden oder später greifen. Die Klage gegen die Gebühren ist ein gutes Beispiel. Das zielt ja direkt auf die Finanzierung der Behörde, die das Ganze überwachen soll. Es ist ein ständiges Tauziehen und da spielen die ungleichen Kräfte, finanzstarke globale Konzerne gegen oft nicht so gut ausgestattete Behörden schon eine Rolle. Der Tango passt da ganz gut als Bild. Und selbst wenn die Gesetze dann da sind, wie NIS 2, beschreibt die Quelle die Umsetzung für viele Firmen und Organisationen als Tortur. Alte IT-Systeme, unklare Zuständigkeiten. Klingt, als würde der gute politische Wille oft an der Realität vor Ort zerschellen. Wie kriegt man diese Lücke denn zu? Ja, das ist die große Frage bei jeder Regulierung, die praktische Umsetzung. Es braucht mehr als nur das Gesetz auf dem Papier. Es braucht Unterstützung für die Betroffenen, gerade für kleinere Unternehmen oder Behörden mit weniger Ressourcen. Das kann Geld sein, aber auch klare Anleitungen, Best Practices, Schulungen, vielleicht Netzwerke zum Austausch. Gleichzeitig braucht es aber auch einen Wandel in den Köpfen der Organisationen selbst. Cybersicherheit darf nicht nur als lästige Pflicht gesehen werden, sondern als strategische Notwendigkeit. Und ja, das bedeutet eben Arbeit, Geld und manchmal Kopfschmerzen. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Die Quelle hat da schon recht mit ihrer ironischen Bemerkung. Okay, zum Abschluss des EU-Blocks noch eine Beobachtung aus der Quelle. Die EU wandert bei vielen Digitalthemen auf einem schmalen Grat. Zwischen mehr Sicherheit auf der einen Seite und dem Schutz der Freiheitsrechte auf der anderen. Beispiele sind ja die Chatkontrolle, der Einsatz von KI, Kritik an biometrischer Überwachung. Die EU balanciert auf dünnem Draht. Dieser Balanceakt, der scheint ja irgendwie das Dauerthema zu sein. Nicht nur in der EU. Absolut. Das zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch fast alles, was wir besprochen haben. Beim Klima, Schutz versus Wirtschaft oder individuelle Freiheit. Bei der KI, Innovation versus Sicherheit, Ethik, Arbeitsplätze, Urheberrecht. Und in der EU-Digitalpolitik ist es eben besonders sichtbar. Sicherheit versus Privatsphäre, Kriminalitätsbekämpfung versus Meinungsfreiheit, Regulierung versus Innovation. Die EU versucht da ja oft einen eigenen europäischen Weg zu finden, der Grundrechte stärker betont. Aber dieser Weg ist halt ständig voller Zielkonflikte. Man muss immer wieder abwägen. Die Metapher vom dünnen Draht trifft das sehr gut. Es ist eine permanente Herausforderung, da die Balance zu halten. So, das war unsere gemeinsame Tour durch Gerards aktuelle Auswahl. Puh. Von den harten Klimarealitäten über die rasante, manchmal echt widersprüchliche KI-Welt bis zu diesen komplexen digitalen Balanceakten in Europa. Was dabei hoffentlich klar geworden ist, das sind ja keine abstrakten Themen irgendwo weit weg. Der Klimawandel betrifft uns direkt. KI verändert schon jetzt, wie wir arbeiten, wie sicher wir sind, welche Infos wir kriegen. Und die Regeln, die in Brüssel gemacht werden, die haben ganz konkrete Auswirkungen auf unsere Freiheiten und die Sicherheit im Netz. Gerards Quellen helfen dir einfach dabei, bei diesen wichtigen, oft vernetzten Dingen am Ball zu bleiben. Und zum Schluss, wie immer, geben wir dir noch einen Gedanken mit, der sich aus all dem ergibt. Wir sehen ja beim Klima, Stichwort Eisschmelze, Amok, und bei der KI dieses exponentielle Wachstum, eine krasse Beschleunigung. Die Dinge entwickeln sich wahnsinnig schnell. Gleichzeitig wirken unsere Reaktionen, also politisch, gesellschaftlich, oft langsam, irgendwie schwerfällig. Der Digitalstau bei NIS2 oder die Erkenntnis, dass die Eisschmelze schneller als erwartet ist, das sind ja Beispiele dafür. Und das wirft doch die Frage auf, wie können wir lernen, mit dieser zunehmenden Geschwindigkeit besser klarzukommen? Wie können wir du, ich, wir alle, aber auch Organisationen, die Gesellschaft schneller verstehen, analysieren und dann auch reagieren, damit wir nicht immer nur hinterherrennen oder von den Ereignissen quasi überrollt werden? Wie überwinden wir diese Trägheit in unseren Systemen, vielleicht auch in unseren Köpfen, um mehr zu gestalten, statt nur zu reagieren? Eine riesige Frage, klar. Keine einfache Antwort darauf. Aber vielleicht etwas, worüber du nach dieser Analyse mal nachdenken möchtest. Damit sind wir für heute durch. Vielen Dank an dich und an alle, die bei Gerhards Woche zuhören, dass du dabei warst. Wir hoffen, diese gemeinsame Durchsicht der Quellen hat dir was gebracht. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.